Okay, wir nehmen die Veranstaltung ab jetzt auch auf. Wenn jemand später ein Problem hat, damit hat, dann auf der Aufnahme aufzutauchen, dann kann er oder sie das ja einfach später nochmal sagen. Genau, also die Translift ist ein Projekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft zu aktualisieren und fortzuführen. In ihren also verschiedenen Momenten, wobei der Fokus bei uns vor allem eben auf die auf der Kritik der politischen Ökonomie liegt, auf der Kritik des Staates, der Geschlechterverhältnisse und auf der Kritik bürgerlicher Subjektivität. Ich mag da kurz den Ausgangspunkt unserer Arbeit umreißen, also das jetzt sozusagen so ein bisschen inhaltlich umreißen. Also der Punkt von, oder die Annahme, von der wir sozusagen ausgehen, ist die, dass es eben keine unmittelbare Einsicht in die Funktionsweise der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gibt und auch nicht in die Bedingungen und die Notwendigkeit ihrer Negation oder eben ihrer Abschaffung, da die gesellschaftlichen Verhältnisse durch den gegenständlichen Schein oder fetischistischen Schein, den die menschlichen Beziehungen in der kapitalistischen Produktionsweise annehmen, eben verschleiert sind. Verschüttet, beschädigt und umfassend diskreditiert ist auch der Kommunismus und damit die Vorstellung einer positiven Aufhebung des Privateigentums. Die Dominanz bürgerlicher Ideologie ist ungebrochen oder man könnte vielleicht eher sagen, heute stärker als je zuvor in der Geschichte. Die krisengetriebene Dynamik der Klassenneuzusammensetzung, so seit Ende der 70er oder dann Mitte der 80er vor allem, hat mit der fortschreitenden Ausbreitung der Lohnarbeit eine Fragmentierung und Atomisierung der Lohnabhängigen in Gang gesetzt. Und damit gleichzeitig den Widerstand gegen das Kapital vorerst ziemlich zerrüttet. Was alles eben einer spontanen Entwicklung von einem ja, allgemeinen Klassenbewusstsein entgegensteht. So würde ich jetzt mal für mich, beziehungsweise für uns, die wir die Veranstaltung vorbereitet haben, was halt ein kleinerer Kreis innerhalb der Translift ist, vielleicht den Ausgangspunkt jetzt für unsere Arbeit skizzieren. Es bedarf daher einer verallgemeinerten theoretischen Praxis, die vor allem die Aktualisierung der kritischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft zum Inhalt hat, zur Aneignung der Geschichte der historischen Emanzipationsbewegung, sowie für eine Analyse der gegenwärtigen Widerspruchsstruktur der kapitalistischen Produktionsweise und auch der in der bürgerlichen Gesellschaft eben vor sich gehenden Kämpfe. Diese Anstrengung ist notwendig, um dem Bedürfnis nach Befreiung von der allgemeinen Entfremdung einen rationalen und allgemeinen Ausdruck geben zu können. Ja, damit würde ich sagen, wäre die ja, ungefähr halt der Punkt, von dem wir kommen und unsere Intention so grob, vielleicht umrissen jetzt erstmal so allgemein als Translift. Genau. Es bedarf dann eben auf der Grundlage einer fortgesetzten theoretischen Arbeit und einer Verständigung, oder es bedarf eben auch einer Verständigung über den Sinn und Unsinn von politischen Praxen und also einer beständigen kritischen Reflexion eben von kommunistischer Theorie und ja, Politik. Und wir wollen das hier gemeinsam machen und auch kontinuierlich machen. Deshalb haben wir die Räume hier angemietet, also haben drüben so einen kleinen Seminarraum und auch eine Bibliothek, die wir gerade am Aufbauen sind. Wir haben hier dann Platz für Seminare, für so Diskussionsveranstaltungen wie eben heute, und für Lesekreise, von denen es gerade, glaube ich, 5 Stück gibt. Also einmal, der lief auch heute zur Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie. Wir haben einen Kapitalkurs, der sich gerade mit Band 1 beschäftigt. Es gibt eine Veranstaltung zur Kritik der Geschlechterverhältnisse, einen Lesekreis zur Psychoanalyse und ich glaube noch einen zur Staatskritik. Und im Vorausblick kann ich schon mal sagen, dass wir in der nächsten Woche auch beginnen wollen, einen Arbeitszusammenhang zur Kritik der Klassenverhältnisse zu starten. Genau. Wir suchen halt immer auf jeden Fall Mitstreiterinnen und Unterstützerinnen. Ihr könnt gerne in unser Plenum kommen, was halt immer montags, jeden ersten Montag im Monat stattfindet und könnt euch auch so gerne, wenn ihr Lust habt, euch einzubringen, an uns wenden, am besten dann per E-Mail oder so. Außerdem, da wir halt auch Geld brauchen für die Räume und für die Veranstaltung, ist es cool, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt oder einfach Mitglied werdet. Wir haben da so einen kleinen Verein auch. Die Formulare findet ihr vorne an der Bar. Und es wäre auch schön, wenn ihr gleich in die Spendenbüchse was reinwerft, die ich gleich rumgeben werde, weil natürlich auch jetzt für den Vortrag, für die Anreise und so Kosten anfallen und wir die gerne auch ja, begleichen würden. So viel jetzt vielleicht erstmal allgemein vorweg zur Translip. Jetzt noch ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu, oder kürzer zu machen, vielleicht kurz zum, zum Vorlauf sozusagen des Vortrags von heute. Wir haben im letzten Jahr ja schon Veranstaltungen gemacht, die sich um denselben Problemkreis, wenn man so will, gedreht haben. Und die, mit denen wir halt versucht haben, so der Intention halt der Arbeit hier in der Transit einen Ausdruck zu verleihen. Das erste war die Diskussion vom, vom Selbstverständnis der Transit, was wir öffentlich halt zur Debatte gestellt haben. Später haben wir dann mit der Scherbentheorie halt auch einen Text diskutiert, der halt die Kritik an der Sehne, an der linken Sehne zum Gegenstand hatte und haben das hier so versucht in so einer offenen Diskussion, ich weiß nicht, vielleicht waren ein paar von euch auch da, zu diskutieren. Wir haben dann später noch eine öffentliche Veranstaltung gemacht, in der wir Leute eingeladen haben, mit uns über die Kritik der Degrowth-Bewegung ins Gespräch zu kommen. Ja, das waren alles Versuche, so aus diesem, aus dieser Sehne-Existenz und vor allem aus diesen ganzen kleinen Scherben-Existenzen sozusagen innerhalb dieser Sehne so rauszukommen und miteinander ins Gespräch zu kommen und eine Verständigung halt über solche Grenzen halt hinweg anzustoßen. Uns ist aufgefallen, dass es eben schwierig ist, so eine sehr offene Diskussion zu führen, die dann, wie wir es halt bei der Scherbentheorie vor allem hatten, sehr ziellos war. Es war zwar nett, halt so, dass diskutiert wurde und dass man auch so ein bisschen in Kontakt gekommen ist, aber wir haben halt jetzt gedacht, dass es schon wichtiger wäre, eben ja, einen Vortrag zu machen. Deshalb haben wir Robert heute auch gefragt, dass, also einen Vortrag zu halten und uns dann eben mit einer ziemlich oder mit einer klaren ausgearbeiteten und umrissenen Position auseinanderzusetzen und so, dass wir so die Debatte vielleicht besser voranbringen können. Genau. Uns geht es jetzt heute, auch wenn wir das in der Bewerbung des Vortrags vielleicht ein bisschen weniger deutlich gemacht haben, auch um eine kritische Überprüfung jetzt unserer eigenen Praxis hier in der Translib und um die Frage eben, wie wir aus diesem heutigen Dilemma rauskommen, also von einer, ja, sagen wir mal, marginalen sozialen Widerständigkeit. Und es geht jetzt vor allem, oder wird dann wahrscheinlich auch vor allem um die Frage bzw. das Defizit gehen, was uns dann auch im Zuge der Degrowth-Debatte so konstatiert wurde. Also, dass wir selbst keinen blassen Schimmer haben, wie wir der Herrschaft des kapitalistischen Privateigentums eigentlich was entgegensetzen wollen. Also sprich, dass wir eigentlich bis jetzt vor allem uns um eine Analyse und Kritik halt der bürgerlichen Gesellschaft bemühen, aber dass wir selbst nicht so viel Ideen haben, wie man jetzt vielleicht da praktisch auch sich organisieren könnte oder was es für Möglichkeiten vielleicht der Interventionen gibt oder dass die alle noch ein bisschen oder dass die alle ein bisschen blass bleiben. Wenig Lösung haben wir aber halt auch bei der eher stärker praxisorientierten, so radikalen Linken halt gefunden, die sich halt eher dann vielleicht auf so ein bisschen spektakuläre Aktionen wie jetzt letztens diese Blockupy-Proteste konzentriert oder halt so ziemlich in der Defensive ist, was einerseits eine theoretische Schwäche und auch politische Schwäche ausdrückt oder eine Planlosigkeit, also die wir auch teilen. Andererseits natürlich auch dann die Schwäche überhaupt in der sozial-emanzipatorischen Bewegung beziehungsweise halt deren Abwesenheit. Wir denken aber, dass es eben keinen Sinn macht, jetzt halt einfach weiterzumachen und dann, wie es halt jetzt im Zuge der Blockupy-Mobilisierung halt auch ziemlich stark war, einfach halt zu sagen, wir müssen jetzt halt dahin fahren, wir müssen jetzt da diese Mobilisierung halt so durchziehen, aber eigentlich keine Ahnung zu haben, warum man das macht. Und wir denken, will man halt heute eine neue Perspektive eröffnen, dann müsste halt zunächst einmal dieser bescheidene Zustand, also der theoretische und organisatorische Zustand von emanzipatorischen oder revolutionären Zusammenschlüssen und die Übermacht der kapitalistischen Ideologie erstmal konstatiert werden. Und diese Einflusslosigkeit, der man heute halt ausgesetzt, die müsste halt erstmal anerkannt werden. Genauso wie eben die Abwesenheit jeder überzeugenden Strategie. Und also wir wollen das halt nicht deshalb jetzt sagen, weil wir uns jetzt hier rausziehen wollen und auf irgendeine verstellte Praxis oder so verweisen wollen, uns halt in der Resignation oder so einrichten, sondern diese Suche halt sozusagen fortsetzen. Und jetzt komme ich dann endlich auch sozusagen zum heutigen Abend. Uns ist dann in der ganzen Auseinandersetzung eben um die Frage von Organisation und Kritik das Bochumer Programm in die Hände gefallen über deine Seite eigentlich, also die Seite von Robert. Und wir haben halt darin einen Vorschlag entdeckt, der sich halt von diesen gängigen und gerade halt so ziemlich angesagten Versuchen innerhalb jetzt der im weitesten Sinne linken Bewegung oder so halt unterscheidet. Also er unterscheidet sich erstmal dadurch, dass er halt ziemlich kurz ist, also auf eine Seite passt, dass er ziemlich verständlich ist und ziemlich konkret wird. Aber er hat halt nicht nur jetzt sozusagen hier, sagen wir mal, nur so ein paar Forderungen formuliert, sondern halt auch eine Debatte um Fragen der Überwindung von Privateigentum und Staat aufgeworfen. Und das fand mir halt ziemlich sympathisch und ziemlich produktiv. Also jetzt für unsere eigene Auseinandersetzung, weil die Debatte um das Bochumer Programm ist eben weitgehend unbemerkt eigentlich von der Öffentlichkeit so abgelaufen und das Projekt ist mittlerweile auch gescheitert, dieser Diskussionszusammenhang besteht nicht mehr. Aber da eben bis heute, wie jetzt schon geschildert, eben auch keine überzeugende andere Perspektive gefunden ist, hielten wir es eben für lohnenswert, diesen Ansatz eben nochmal zu diskutieren und vor allem jetzt mit Robert Schlosser darüber zu diskutieren, weil er eben nicht nur Mitunterzeichner, sondern diesen Entwurf halt auch in verschiedenen Beiträgen dann gegen Kritik verteidigt hat, beziehungsweise eben theoretisch begründet hat. Und Robert Schlosser arbeitet halt, oder man kann viele der Interventionen und der Beiträge vor allem zu einer Kritik oder Aktualisierung der Kritik der politischen Ökonomie auch auf seinem Blog einsehen. Der Blog ist ja über die Transit zu finden oder über Google, das brauchen wir heute eigentlich nicht mehr genauer sagen. Und jetzt wird er einen Vortrag mal, also kurz, du wirst dich erstmal ein bisschen vorstellen, über deine Person kurz sprechen und dann die Geschichte sozusagen, wie es zum Bochumer Programm kam und dann die Erfahrung und die Idee, die dahinter oder die du damit verknüpfst, vorstellen. Ja. Genau. Der Vortrag wird so grob eine Stunde gehen vielleicht, das ist noch nicht so ganz klar. Gesagt wurde, oder werden wir sehen, es wurde ja schon gesagt, bitte nicht rauchen. Das wird hier drin wirklich ziemlich stickig und hilft nicht gerade beim Denken. Wir wollen aber dann eine Pause machen nach dem Vortrag, das heißt, ihr könnt dann einfach in der Pause rauchen und danach würden wir uns dann wieder für eine Diskussion halt hier vielleicht zusammenfinden. Genau, und danach, nach der Diskussion ist dann auch noch Zeit, hier noch was zu trinken und noch im kleinen Kreis weiter zu diskutieren. Genau, jetzt geht die Spendenbürze um. Es wäre super, wenn jeder vielleicht einen Euro oder so mal reinwirft, dann können wir die Fahrtkosten auch erstatten und ja. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, gut. Dann hast du mit Nico oder wie? Soll ich jetzt mit? Wie, würdet ihr aufgenommen lieber, werden oder wie ist es? Wir aufgenommen jetzt eh schon hier mit dem Handy. Also, ja, ich weiß nicht, versteht ihr mich? Oder ist es besser, wenn ich mit dem Mikrofon spreche? Ja. Okay. Besser. Genau, da kommt es hier rein. Das werde ich mal probieren. Weißt du? Hat es die richtige Höhe? Bitte? Hat es die richtige Höhe? Dann muss ich nicht, das muss ich mal probieren. Also ich bin kein routinierter Referent, der ständig rumreist und lange Vorträge hält. Ich bin eigentlich auch kein Freund von allzu langen Monologen. Ich werde das versuchen, also möglichst komprimiert auch durchzuziehen. Ja, danke. wie ihr bemerkt habt, gehöre ich einer anderen Generation an. Ich bin 65 und ja, seit 2 Jahren in Rente. Zu meiner Person, ich bin als Arbeiterkind auf dem Land groß geworden, habe zu den Glücklichen gehört, die Abitur machen konnten, habe dann aber nicht studiert, sondern bin schon 1970 in die Industrie gegangen. Also ich habe fast mein ganzes Berufsleben lang, seit 1970, habe ich fast immer in Industriebetrieben gearbeitet. Zunächst als angelernte Arbeitskraft in der Gießerei, im Stahlwerk, dann Bandarbeiter bei Opel, dann in so kleinen Klitschen, will ich nicht näher beschreiben. Ich habe gestern Abend, glaube ich, wieder länger erzählt, das wird dann immer eine Märchenstunde und Anekdoten, das will ich nicht. Dann habe ich eine Umschulung gemacht zum Maschinenschlosser, habe in verschiedenen Betrieben gearbeitet als Maschinenschlosser, sowohl als Einrichtungs- und Reparaturschlosser, für Bohrautomaten in einer Flanschenfabrik. Dann habe ich Vakuumverpackungsmaschinen gebaut in einer anderen Fabrik. War da auch teilweise in der Konstruktion tätig. Schließlich habe ich eine Weiterbildung zum Industriemeister noch gemacht, der Fachrichtung Metall. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum technischen Redakteur und habe dann in zwei größeren Industriebetrieben noch gearbeitet. Einmal einen Betrieb zur Faltschachtelherstellung, Zigarettenpackungen und sowas, die Maschinen dafür hergestellt hat. Und zum Schluss die längste Zeit, also circa 15 Jahre lang, in einem Betrieb, der verfahrenstechnische Anlagen herstellt, vor allen Dingen für die Lebensmittelindustrie und der auch die zentralen Komponenten wie Pumpen, Ventile und so weiter dafür herstellt. Da war ich auch mit einer ganzen Reihe von Sonderaufgaben betraut. Ja, das war eine sehr interessante Tätigkeit. Technischer Redakteur ist ein relativ modernes, neues Berufsbild. Heute kann man das teilweise auch schon studieren. Bedeutet halt erstmal, dass man Spezialist wird für verständliche Betriebsanleitungen, Bedienungsanleitungen, Wartungsanleitungen ganz allgemein. Mein Spezialgebiet war allerdings nachher die Konformitätsbewertung von Anlagen und Maschinen, Konformitätsbewertung nach EU-Richtlinien heißt, also auf der Basis von Gefahrenanalysen, Risikobewertungen und so weiter, da entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Ja, politisch war ich in den 70er Jahren, wie viele der radikalen Linken damals, in der K-Gruppenbewegung aktiv. Wir hatten einen örtlichen Zirkel, der bis 1983 arbeitete mit verschiedenen Schwerpunkten. Eine der wenigen K-Gruppen auch mit einer feministischen Fraktion. Unser Hauptpraxisfeld war die Unterstützung der GOG bei Opel, die damals eine sehr starke Kraft, betriebliche Kraft, vielleicht die stärkste antikapitalistische Betriebsgruppe in der Bundesrepublik war. Und ja, danach, nachdem die Auflösung passiert ist, habe ich angefangen, hauptsächlich theoretisch zu arbeiten. Praktisch unterstütze ich noch Klartext e.V. in Frankfurt. Rainer Roth ist vielleicht einigen ein Begriff. Also die arbeiten sehr stark an der gegen Hartz IV und gegen diese Armutsentwicklung. Aber mit einer sehr guten antikapitalistischen Agitation. Ja. Also die Schlüsse, zu denen ich gekommen bin in meiner theoretischen Arbeit, auf dem Hintergrund meiner praktischen Erfahrungen, die werden nicht von vielen geteilt. Darum werde ich auch nicht so viel eingeladen. Wir werden gleich sehen, was ihr davon haltet. Ich bin also nicht hier, um euch zu sagen, da geht's längst, sondern ich denke, die radikale Linke insgesamt ist in einer Situation des Suchens und sollte sich eigentlich dessen auch bewusst sein und entsprechend die Auseinandersetzungen führen. Was ich jetzt also machen werde, ist, dass ich einmal vor dem Hintergrund des Themas des Abends, Gesellschaftskritik und kommunistische Programmatik, versuche mal ein bisschen kontrovers aufzubauen, was ich eigentlich unter Kommunismus so verstehe, in welcher Richtung das so gehen müsste. Da werde ich ein bisschen auch vorlesen, ansonsten bemühe ich mich, möglichst frei zu reden, aber da sind mir einige Formulierungen besonders wichtig, die ich dann auch so vorlesen möchte. Dann werde ich ein bisschen was erzählen über diese neue antikapitalistische Organisation, das war eine Initiative in Berlin, weil nur in diesem Kontext überhaupt diese Geschichte mit dem Bochumer Programm zu verstehen ist und entstanden ist. Dann skizzieren diese Kontroversen rund ums Bochumer Programm und warum das Bochumer Programm gescheitert ist. Möglicherweise abschließend noch, wenn es nicht zu lange dauert, ein paar Sachen zur Diskussionskultur innerhalb der radikalen Linken. So, dann fange ich jetzt mal an. Und zwar baue ich dazu mal einen Widerspruch auf. Kommunismus einmal als bloß theoretische Kritik und Negation von Ware, Geld und Kapital oder als praktische Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, eine Formulierung von Marx. Bewegung ist hier zu verstehen als Streben nach sozialer Emanzipation und das heißt vor allem freie Assoziation, Selbstorganisation mit dem Ziel möglichst freier Entfaltung aller. Solange dieses Streben nicht allgemein ist und sich nicht allgemein durchsetzen kann, hinterlässt es allenfalls mehr oder weniger verstümmelte Relikte in der bürgerlichen Gesellschaft. Dieses Streben, diese Bewegung ist praktisch immer aus der Not geboren, wie groß oder klein die auch im Einzelnen sein mag. Wir finden das in der Geschichte und auch aktuell. Es findet seinen Ausdruck vor allem in Formen, die vom Ansatz her über die Formen, in denen sich bürgerliche Gesellschaft konstituiert, hinausweisen. Und dafür möchte ich jetzt Beispiele bringen. Kleine Beispiele und ein paar größere Beispiele. Das eine ist, vielleicht verfolgt ihr das auch, vor ein paar Tagen erst wieder habe ich in der Tageszeitung einen längeren Artikel darüber gelesen, was sich in den kleinen Kommunen, in den Dörfern verändert. Also ich komme aus so einem Dorf und bei uns war das früher ein Dorf mit intakter Infrastruktur. Das heißt, da gab es drei Lebensmittelgeschäfte, es gab einen Metzger, es gab einen Bäcker und so weiter und so fort. Also so eine Infrastruktur. Das alles wird rasiert und im Rahmen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gibt es da natürlich auch einen Lösungsansatz für, zum Beispiel den, dass irgendwie Aldi oder andere als Dienstleistung anbieten, dass Sachen aufs Land gefahren werden, dass sie bestellen können und so weiter. Es gibt aber auch andere Ansätze. In einzelnen Dörfern, das habe ich im Fernsehen gesehen, in Niedersachsen, aber auch in Bayern, dass Leute, speziell auch ältere Leute, sich organisieren mit dem Ziel, so eine Minimalversorgung am Ort, im Dorf wieder einzurichten. Das heißt, die gründen so eine Art kleine Koop, machen ein Geschäft auf mit ihrer eigenen Dienstleistung und Arbeitskraft und sorgen dafür, dass im Dorf eine grundlegende Versorgung stattfindet. Das bricht nicht mit Ware und Geld, das bricht aber mit dem Kapital insofern, als es eine Selbstorganisation ist und auf Kollektiveigentum beruht. Das ist so ein ganz kleines Beispiel. Ein etwas größeres Beispiel sehe ich darin, jetzt aus der Geschichte, das wäre die Rätebewegung, insbesondere in Form betrieblicher Räte, die die Produktion aufrechterhalten haben in Situationen des Zusammenbruches. Kümmerliches Relikt solchen Strebens sind etwa die Betriebsräte in Deutschland als Organe der Klassenzusammenarbeit. Das ändert aber nichts daran, dass hier im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes beauftragte Interessenvertreter gewählt werden können, was keineswegs selbstverständlich ist. Noch wichtiger aber ist, dass im Rahmen dieses Betriebsverfassungsgesetzes die Möglichkeit eingeräumt ist, vierteljährlich eine Belegschaftsversammlung durchzuführen. Das ist eine, wie ich finde, eine besonders große Errungenschaft und überhaupt keine historische Selbstverständlichkeit. Solche Belegschaftsversammlungen eröffnen heute die Möglichkeit der Kritik, der offenen Kritik, der Äußerung der Kritik an Geschäftsführung, an dem jeweiligen Kapital und der Verständigung unter Kolleginnen und Kollegen über gemeinsame Ziele. Eine solche Belegschaftsversammlung wäre sicherlich auch in einer kommunistischen Gesellschaft ein ganz zentrales Organ. Sie hätte dann nur sehr viel erweiterte Aufgaben und Funktionen. Eine solche Belegschaftsversammlung wäre dann das höchste Organ in einem Betrieb für Entscheidungen und Umsetzung von allen möglichen Maßnahmen in Bezug auf die Produktion. Also das Entscheidende wäre hier erstmal die Erweiterung von Macht und Entscheidungsbefugnis einer solchen Belegschaftsversammlung. An diesem Beispiel der Belegschaftsversammlung lässt sich aus meiner Sicht sehr schön illustrieren, dass es ein Lieblingsthema von mir keine chinesische Mauer zwischen sozialer Reform und sozialer Revolution gibt. Jedenfalls dann nicht, wenn es um soziale Emanzipation geht und nicht um irgendwelche Zerrbilder des Kommunismus, die sich am Realsozialismus orientieren, Parteiherrschaft und so weiter. Ich selbst habe in diesem Zusammenhang also eine ganze Reihe wichtiger Erfahrungen gemacht. In den ersten Betrieben, in denen ich war, da war überall Sozialpartnerschaft installiert und bei Opel oder Stahlwerke Bochum oder so, Betriebsrat, Gewerkschaften, alles cool. In dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, war so eine gängige Parole der radikalen Linken: weg mit dem reaktionären Betriebsverfassungsgesetz. Ich habe angefangen, darüber sehr intensiv nachzudenken, als ich das erste Mal in so einem Laden landete, der nicht im Arbeitgeberverband war. Sowas gibt es ja heute massenweise, das war damals noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, extrem gewerkschafts- und betriebsratsfeindlich. Ich habe es zu schätzen gelernt, was eine Belegschaftsversammlung wert ist, was ein Betriebsrat wert ist, um bestimmte Auseinandersetzungen zu führen, um bestimmte Sachen durchzusetzen. Die Beispiele in puncto soziale Reform, soziale Revolution, wo bestimmte Sachen in der bürgerlichen Gesellschaft schon in einer bestimmten Form da sind, wo es im Wesentlichen in der sozialen Revolution um eine Ausweitung dieser Sachen geht, wo es nicht um einen kompletten Bruch geht, wäre auch sowas wie Meinungs-, Versammlung- und Organisationsfreiheit, die heute in einem großen Umfang gegeben ist. Das lässt sich weiter fortführen in Bezug auf Sachen, die Marx gefasst hat, unter Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht. Man müsste heute hinzufügen, ökologische Ein- und Vorsicht. Das betrifft insbesondere Fragen von Arbeitsschutz, Umweltschutz. Und was den Arbeitsschutz anbetrifft, fällt das natürlich in einen Bereich, mit dem ich sehr viel zu tun hatte. Wenn man sich durchliest, die diverse EU-Produktrichtlinien, etwa in Bezug auf Maschinen- und Anlagensicherheit, Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, Druckgeräterichtlinie und so weiter, dann sind da Ziele formuliert, was den Arbeitsschutz anbetrifft, die allesamt, ich könnte sie für den Kommunismus nicht anders, nicht vollständiger, nicht besser formulieren. Die werden in der Praxis gebrochen durch ökonomische Logik, immer wieder. Und das führt auch dazu, wenn sie umgesetzt werden, dass zum Beispiel in den Betrieben, gibt es Untersuchungen der Berufsgenossenschaften drüber, dass in den Betrieben sozusagen diese neuen Standards, die gesetzlich vorgeschrieben werden, unterlaufen werden. Das alles ist aber Ausdruck eines sozialen Reformismus, der deutliche Verbesserungen mit sich gebracht hat und mit sich bringt. Das heißt, es sind bestimmte schwere Arbeitsunfälle sind einfach weniger geworden und so weiter. Die auf soziale Emanzipation zielende soziale Revolution ist immer auf die Veränderung des Alltags gerichtet. Das heißt, das, was Leute wirklich erleben in der Arbeit und danach. Man sollte sich bei den Details des Alltags also immer fragen, welche qualitativen Veränderungen soll Emanzipation, soll Kommunismus mit sich bringen, was ist bewahrenswert in der bürgerlichen Gesellschaft. Ich bringe da noch wieder ein erneutes Beispiel. Da bin ich auch sehr überrascht gewesen in Bezug auf die Wasserversorgung. Vielleicht haben einige das auch jetzt mitgekriegt. In Irland hat man sich eben sehr lange auch diese ganzen Sparmaßnahmen gefallen lassen. Es gab kaum Widerstand. Jetzt hat es eine größere Demonstration, ich glaube von 100.000 Leuten gegeben. Und zwar richtet die sich gegen, man höre und staune, dagegen, dass eine Wasserbesteuerung eingeführt wird, wo die normalen Irländer für Wasserversorgung Geld zahlen müssen. Das heißt, die Wasserversorgung war in Irland umsonst. Die Wasserversorgung war in Irland umsonst. Kommunistisch interpretiert, sage ich mal, ein Land produziert in einem bestimmten Gebrauchswert im Überfluss und stellt den kostenlos den Leuten zur Verfügung, ohne dass du dafür was zahlst. Das ist für mich also ein Element, was dann im Kommunismus auch durchaus sinnvoll wäre. Es gäbe da keine qualitative Verbesserung in dem Sinne. Die Verbesserung könnte sich nur darauf beziehen, dass dem Staat sozusagen die Kontrolle darüber entrissen wird. Aber in der Art der Versorgung würde sich erstmal nichts ändern. Die Bedeutung solcher Sachen, die sieht man auch an dem Wasseraufstand, dem sogenannten, den es in Bolivien in Cochabamba gegeben hat, was das bewirken kann. Da wurde die Wasserversorgung privatisiert, an einen amerikanischen Konzern verkauft. Und die Preise explodierten für die Leute und es kam zu einem regelrechten Aufstand. Wichtig daran jetzt ist, dieser Aufstand entzündete sich nicht an der Privatisierung als solcher, sondern an ihren Folgen. Und so wird es immer sein. Widerstand und Revolution entzünden sich nicht an Ware, Geld und Kapital an sich, sondern an ihren praktischen Folgen. Gibt es wenig Widerstand, keine Spur von Aufstand, dann sollte man jedenfalls ernsthaft prüfen, wie die wirklichen Arbeits- und Lebensumstände der Masse der lohnabhängigen Bevölkerung aussehen. Diese Details, um die es da geht, die müsste man sich eigentlich mal in Summe dann vor Augen führen. Ich vergleiche das immer mit Engels Lage der arbeitenden Klasse in England und dem, was Marx in Kapitalband 1 geschrieben hat. Man nehme her Wohnung, Ernährung, Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Versorgung im Krankheitsfalle, Versorgung von Kindern, Versorgung im Alter und so weiter. Das sind Details des sozialen Lebens. Und wenn man sieht, wie das zum Beispiel 1847 in England aussah, wenn man sich das durchliest, bei Engels kriegt man wirklich Informationen darüber, im Gegensatz zu manchen modernen Pamphleten zur Lage der Arbeiterklasse hier. Dann waren die Wohnungen waren Löcher, in denen die Krankheiten grassierten, Feuchtigkeit, Ernährung war nur gekennzeichnet durch Mangel, während man heute in hochentwickelten Ländern wie Deutschland etwa sagen kann, es ist eher ein falscher Überfluss als ein Mangel an Ernährung. In puncto Arbeitssicherheit nichts dergleichen, keinerlei Auflagen, keinerlei gesellschaftliche Einflussnahme auf die Produktion. Versorgung im Krankheitsfalle null, Kinderarbeit an der Tagesordnung und so weiter. Und das, man muss sich vergegenwärtigen, was sich seit dieser Zeit verändert hat. Was sich verändert hat, sowohl vor dem Hintergrund der Klassenkämpfe, die in vielen Jahrzehnten geführt worden sind, teilweise als Zugeständnis gegen Revolution, teilweise auch im Zusammenhang mit Sozialpartnerschaft, dann im Zuge der Systemkonkurrenz mit dem Realsozialismus, denn unabhängig, wie man den im Einzelnen bewertet, der Realsozialismus hat das normale kapitalistische Eigentum durch Verstaatlichung infrage gestellt und von daher war es immer auch eine Bedrohung und ist es auch geblieben. Und natürlich die enorme ökonomische Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sich darüber Rechenschaft ablegt, über diese Veränderungen, dann kriegt man auch einen Hinweis darauf, warum heute, einen materialistischen Hinweis darauf, warum heute vergleichsweise wenig Widerstand da ist und wenig Bereitschaft, über grundlegende Veränderungen nachzudenken. Das ist zumindest ein Aspekt, der nicht rausfallen darf. Abschließend zu diesem Punkt ein paar Überlegungen zu grundsätzlicher Art nochmal zu Theorie und Praxis. Das praktische Streben nach sozialer Emanzipation ist also insofern unbewusst, als es sich immer gegen die Folgen von Ware, Geld und Kapital wendet und nicht gegen diese selbst. Aufgabe der Theorie ist es, nach meiner Meinung, den Zusammenhang herauszuarbeiten, um so der praktischen Bewegung bewussten Ausdruck verleihen zu können. Aufgabe der Theorie ist es daher, die Kontinuität der praktischen Bewegung zu ermöglichen. Im schlechten Sinne abstrakt bleibt eine Theorie, die das nicht schafft. Heute ist es aber meiner Meinung nach so, dass die abstrakte Theorie selbst oft nicht einmal in der Lage ist, die Kategorien von Ware, Geld und Kapital in ihrem Zusammenhang und ihren Besonderheiten zu begreifen und genau darzustellen. Also Marx richtig zu reproduzieren überhaupt, da fängt das Problem schon an. Also es gibt ein heilloses Desaster, wer ein bisschen sensibel dafür ist, in Bezug auf Tauschwert und Wert. Man kann, die Leute kriegen es nicht mehr auseinander, worin der Unterschied eigentlich besteht. Es wird teilweise Wert gesagt und es ist eigentlich immer nur Tauschwert gemeint. Ich will hier jetzt nicht in den theoretischen Diskurs eintreten, ich will das nur mal erwähnen. Ähnliche Konfusion herrscht meiner Meinung nach auch bei dem Kapitalbegriff. Da kommen wir jetzt an einen wunden Punkt, der auch das Bochumer Programm betrifft. Das ist die Frage der Personalisierung etwa des Kapitalverhältnisses. Im Kontext der allgemeinen Warenproduktion kann man grundsätzlich sagen, dass überhaupt kein Kapital ohne Personalisierung auskommt, weil es müssen immer natürliche Personen sein, es können nie juristische Personen sein, also Kapitalgesellschaften, die irgendwelche Verträge abschließen. Dafür werden dann eben geschäftsführende Vorstände und Leute mit Prokura eingesetzt, die im Rahmen ihrer ökonomischen Funktion das machen. Das Gleiche gilt für die Organisation der Arbeit im Betrieb. Das Kommando über fremde Arbeitskraft. Dafür wird eine Mannschaft zusammengestellt, die natürlich durch ihre ökonomische Funktion bestimmt ist, die dem Vorstand unterstellt ist und die entsprechend für Auspressung von unbezahlter Mehrarbeit sorgt. Ohne diese Personalisierung, auch in Form dieser Hierarchien, würde die kapitalistische Produktionsweise auch heute nicht funktionieren. Das halte ich für ein Essential. Man ist immer wieder damit konfrontiert, dass die Leute gegen diese Personalisierung sich wehren. Und sie haben insofern recht, als es natürlich diese falschen Personalisierungen gibt. Das haben wir in der Gier-Debatte, wenn gesagt wird, die Krise daran ist schuld die Gier. Das haben wir in den gewerkschaftlichen Argumentationen bei Krise und Pleite, wenn gesagt wird, Missmanagement, muss ein anderes Management her und schon ist die Krise bewältigt. In all solchen Sachen sieht man eine falsche Personalisierung. Daraus aber sozusagen zu machen, jede Kritik an der Personalisierung, die tatsächlich da ist, wäre falsch und würde in die Irre führen, das halte ich für Blödsinn. Und so kann man zum Beispiel auf betrieblicher Ebene überhaupt keine Auseinandersetzung führen. Damit wäre dieser grundsätzliche Abschnitt erstmal durch. Nochmal zu meinem Verständnis von sozialer Reform und sozialer Revolution. Und nur vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch verständlich, warum ich mich da auf die Diskussion eingelassen habe im Bochumer Programm, was ja am Anfang diese unglückliche Formulierung hat, die ich gerne rausgehabt hätte mit den Königen. Die Kapitalisten herrschen immer noch wie Könige in ihren Betrieben. Das wird der Sache also eben auch deshalb schon nicht gerecht, weil heute Könige praktisch keine Macht mehr haben. Also dann muss er auch von einem Königtum schon sprechen, was von Anno Tobak ist und vorkapitalistischen Verhältnissen entspricht. Und ansonsten haben moderne Manager oder so weit mehr Macht als die Königin Elisabeth von England oder sonst wer. Ja. Gut. Dann soll ich einfach weitermachen oder wollen wir... Ja, okay. Jetzt muss ich meine Zettel sortieren, nicht woanders hin. Wir springen mal. So. Jetzt kommen wir zur neuen Initiative, neue antikapitalistische Organisation. Also das war im Herbst 2011, dass sich in Berlin so eine kleine Gruppe gebildet hat, Sozialistische Initiative Berlin-Schöneberg, SIP, die diese Initiative gestartet haben, haben ein Papier veröffentlicht und die hieß Neue antikapitalistische Organisation, das Papier hieß Neue antikapitalistische Organisation, na endlich. Als ich das gelesen habe, fand ich sehr sympathisch daran, was mir auch aus der Seele gesprochen hat, was wahrscheinlich eine ganze Menge Leute aus der Seele spricht, die ungeheure Zersplitterung der radikalen Linken, die Perspektivlosigkeit in dieser Form, die Bedeutungslosigkeit, die Ohnmacht, das war sozusagen der für mich sympathische Ausgangspunkt. Und der zweite sympathische Ausgangspunkt war, dass ich da drin einen Ansatz gesehen habe, dass über bestimmte theoretische Differenzen hinweg man einen praktischen Zusammenschluss sucht. Ich habe das so ähnlich gesehen wie etwa der Ansatz der ersten Internationale im 19. Jahrhundert, wo über verschiedene theoretische Differenzen hinweg, Anarchisten, Proudhonisten und so weiter, eine Initiative gestartet wurde, Hauptsache wirkliche Bewegung, die Leute zusammenzufassen in einer Organisation und dadurch aktionsfähig zu machen. Ich hatte von vornherein eine ganze Reihe Bedenken, was da so drin stand. Zum Beispiel so ein Satz wie: Für die hoffentlich bevorstehenden Barrikadenkämpfe sind wir eher nicht mehr geeignet, also zu alt, wird immer schlimmer mit den Zipperlein. Dafür bringen wir was anderes mit, jede Menge Erfahrung. Dann klingeln bei mir die Ohren und ich sage, welche Erfahrungen, wenn ihr von hoffentlich bevorstehenden Barrikadenkämpfen spricht. Ne? So als sei also die gewaltsame Revolution wirklich ein Deckchen sticken. Ne? Dieses ganze Zeug zog sich meiner Ansicht nach durch und das kulminierte in fünf Punkten. Konzept, also was man meinte, als Grundlage legen zu können für so eine neue antikapitalistische Organisation. Konzept des revolutionären Bruchs, keine Mitverwaltung der kapitalistischen Krise, Klassenorientierung, Einheitsfrontmethode, eine gewisse organisatorische Verbindlichkeit. So, und auf dieser Grundlage habe ich mich da also erstmal eingemischt und habe eine erste Polemik geschrieben, die ich hier nicht mehr vortragen will. Ich wollte einfach nur nochmal zeigen, worum es da ging. Und ich habe meine Polemik damit abgeschlossen, dass ich einfach eine Reihe von konkreten Forderungen, die heute durchaus eine breite Sympathie und Unterstützung haben in der Bevölkerung, aufgestellt habe und gesagt habe, man brauchte so ein praktisches Programm als Grundlage und nicht solche merkwürdigen Kriterien da. Dazu zählt Rente mit 60, 10 Euro Mindestlohn, solche Geschichten halt. Darüber gibt es wirklich repräsentative Umfragen, die auf breite Unterstützung schließen lassen. So, und diese Intervention von mir hat der Wall Buchenberg vom Marx-Forum zum Anlass genommen, um zu sagen, yo, daran kann man aufsetzen und dann so ein Minimalprogramm machen und das wäre es dann, das wäre eine vernünftige Grundlage für so eine zu bildende Organisation. Dann hat sich im Marx-Forum, ich habe dann gesagt, okay, lass dich mal drauf ein, probieren wir mal, fand ich ganz sinnvoll und dann hat sich im Marx-Forum eben so eine Diskussion ergeben. Der Wall Buchenberg und ich haben zusammen so einen Vorschlag ausgearbeitet und dann wurde sehr heftig mit einer ganzen Reihe von Leuten diskutiert. Es war immer aus meiner Sicht ein Versuch und ein Vorschlag und nicht so, da geht's längs. Also jederzeit offen für Änderungen. Das ließ sich dann erst sehr gut an. Einige Leute waren beeindruckt. Ich wurde auch eingeladen. Ich hatte dann noch Erläuterungen zu dem Programm geschrieben, eine erste Erläuterung zu dem Programm geschrieben. Das hat auch dazu geführt, sogar in, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, keimformen.de, auch so ein Ansatz der sage ich mal, der fundamentalen Wertkritik, Robert Kurz verbunden. Da hat jemand das Bochumer Programm und meine Erläuterung gelesen und hat gesagt, oh, guckt mal hier, da gibt es doch Verbindungen mit uns, vielleicht könnte man da mal drüber diskutieren. Dann entspann sich eine ganz nette Diskussion zwischen mir und dem Stefan Meretz. Und da funkten dann aber sofort andere dazwischen, die erstmal wieder klar Schiff machten und sagten, hier, das gehört hier nicht her und hat gar nichts mit uns zu tun und so. Also die sich abzeichnende Diskussion, die war ruckzuck beendet. Ich habe mich dann da auch sofort wieder ausgeklingt. Dann wurde im NAO-Blog wurde dann die Diskussion eröffnet und da ging es dann gleich richtig zur Sache. Also das hat gar nicht lange gedauert. Dann hatten wir die dort vertretenen bolschewistischen Richtungen, also vorwiegend Trotzkisten, auf dem Hals. Ne? Und das ging um die Gewaltfrage, um Staats- und Parteifrage und diese Geschichten. Ja. Zu der Staatsfrage werde ich dann noch mal ein bisschen was sagen, weil in dem Zusammenhang die Perspektive, die im Bochumer Programm, also mehr oder weniger auch erstmal als Phrase formuliert, mit einzelnen konkreten Hinweisen drinsteht, Kommunalisierung und Demokratisierung. Wieso Kommunalisierung und Demokratisierung? Das wurde uns da sofort als Reformismus, Gradualismus und ergänzend noch mit unserer Unterstützung der Genossenschaftsbewegung oder der Genossenschaftsform überhaupt von Betrieben auch als Syndikalismus dann vorgeworfen. Es ging eigentlich nur noch um diese, es wurde eigentlich weniger inhaltlich diskutiert, sondern darum, dass schon mal Syndikalisten sowas Ähnliches gesagt haben und darum sagen wir eben Syndikalisten oder dass wir eben den bewaffneten Aufstand nicht vorbereiten wollten und solche Geschichten. Also diese Sachen, die spielten sich da ab. Ich habe sehr stark argumentiert, eben in der Anlehnung an den Erfahrungen der Pariser Kommune sowieso als Ansatzpunkt und an dem, was Herr Marx im Bürgerkrieg in Frankreich geschrieben hat. Und in der leninschen Interpretation dieser ganzen Geschichte fällt eine Sache ja konsequent unter den Tisch, nämlich, dass Marx in seiner Staatskritik deutlich macht, dass die staatliche Gewalt zentralisierte politische Macht ist, zentralisierte politische Macht. Und jeder Staat ist zentralisierte politische Macht. Und dass eine Rücknahme öffentlicher Funktionen, staatlicher Funktionen in die Gesellschaft und durch die Gesellschaft nur gehen kann durch eine Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen und Entscheidungsstrukturen. Das ist eine ganz klare Sache. Und wenn man ein Originaldokument von der Pariser Kommune gelesen hat, da wird das ganz deutlich. Bei Marx taucht das auch auf, als unterstützenswert, die Selbstregierung der Kommunen und dass zentrale Funktionen nur sehr wenige übrig bleiben würden und dass es darauf ankäme, dass auch die sozusagen unter Kontrolle der kommunalen Organisationen stehen würden. Das war also sozusagen meiner oder auch unser grundsätzlicher Ansatzpunkt in der Staatskritik. Und wir sahen gerade darin, also sozusagen, wie Marx es sagt, die Kommune als politische, endlich entdeckte politische Form der sozialen Emanzipation, dass man an diesen Dingen wieder anknüpfen müsse, um hier eine Perspektive zu kriegen. Die zweite Geschichte ist natürlich die, dass diese Perspektive Kommunalisierung und Demokratisierung auch eine ökonomische Seite hat. Das ist die Frage, inwieweit die Kommunen selbst auch in Anführungszeichen ökonomisch autark sein müssen, um politisch autonom sein zu können. Da taten sich sehr schnell in den Anhängern des Bochumer Programms also Differenzen auf. Da gab es dann starke Kräfte, die sagten, die das so verstanden haben, dass das eben auch entsprechende wirtschaftliche Autarkie sein müsse, was natürlich überhaupt nicht geht. Also was unter heutigen Bedingungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der Entwicklung der Produktivkräfte und so weiter, ist ein absolutes Unding. Aber es ist zweifellos richtig, dass diese Entwicklung, wie ich sie vorhin zum Beispiel gekennzeichnet habe, bei kleineren Dörfern oder so, dass Kommunen reine Schlafstädte werden, dass jede Form der Grundversorgung also wegfällt, dass da auch eine absolute Zentralisierung stattfindet, dass das ein sehr ungesunder Prozess ist. Das wirft aber eine ganze Reihe von Fragen auf. Da müsste man eigentlich in die inhaltliche Diskussion kommen. Wer im Internet mal den Wolfram Freundschuh gelesen hat, der geschrieben hat über internationale Kommunalwirtschaft, der wird feststellen, dass es da auch durchaus ganz gute Ansätze gibt, über die es wichtig wäre zu diskutieren, um in dieser Hinsicht programmatisch orientiert auf Kommunismus wieder eine Perspektive zu kriegen. Jenseits also dieser zentralistisch-staatlichen Orientierung des realen Sozialismus, der von Lenin und seinen Nachfolgern vorbereitet worden ist. Das war also eine grundsätzliche Position, eine grundsätzliche Auseinandersetzung. Das habe ich auch schon gehabt. Ich gucke schon mal auf die Uhr. Ja. Ja, warum das Bochumer Programm gescheitert ist? Im Grunde genommen war das Bochumer Programm gescheitert damit, dass wir unter den Leuten, die sozusagen diese neue antikapitalistische Organisation da machen wollten, dass wir da völlig auf taube Ohren gestoßen sind. Wir sind also geblieben, reiner Diskussionskreis da in diesem Marx-Forum. Und das war, damit war eigentlich schon klar, dass daraus nichts werden kann. Die NAO selbst ist mittlerweile mehr oder weniger zu einer trotzkistischen Bündnisorganisation geworden. Da ist eine neue Sekte entstanden. Wer wissen will, wie die programmatisch orientiert ist, kann sich das angucken. Die neuesten Verlautbarungen zu Griechenland machen das also schlagend deutlich, was da die Arbeiterregierung dann alles machen soll. Da brauchst du keine Selbstorganisation mehr, das macht alles die Regierung. Innerhalb der Leute, die das Bochumer Programm entwickelt haben, haben sich dann eben auch sehr schnell größere Differenzen abgezeichnet. Einmal im Zusammenhang mit ganz konkreten Anlässen von Demonstrationen und Widerstand hier. Aber zentral war letztlich diese Geschichte, die ich schon angesprochen habe, mit der Orientierung auf Kommune und Demokratisierung, dass da sehr stark sozusagen diese autarkistische Bestrebung, Orientierung, also da war, und ich konnte das nicht mittragen und wollte das auch nicht mittragen in dieser Form, weil ich davon ausgehe, wenn man auf diesem Feld wirklich vorwärts kommen will, muss als an erster Stelle stehen eine genauere Untersuchung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung heute, eine sehr differenzierte Untersuchung, und die ist in vieler Hinsicht ist die völlig verrückt und obsolet, und die findet auch nur statt unter dem weil bestimmte Bedingungen der Profitabilität gegeben sind durch Niedrigstlöhne. Also wenn man sich anschaut, wie eine elektrische Zahnbürste produziert wird heute, dass sie um die ganze Welt geht, Und warum das so passiert und warum sich das noch rentiert, dann liegt das nicht an einer hohen Produktivität, sondern dann liegt das einzig daran, also die technisch bedingten hohen Produktivität, dann liegt das einzig und allein daran, dass in bestimmten Ländern das Lohnniveau so niedrig abgesenkt werden kann, dass sich das für die rentiert. Dass die Transportkosten so niedrig gehalten werden können, dass sich das rentiert. Das ist eine ökologische Katastrophe, das ist aus verschiedenen anderen Hinsichten ist das eine Katastrophe. Das heißt, gesellschaftliche Arbeitsteilung wird bleiben, aber sie wird in wesentlichen Punkten auch in einer emanzipierten Gesellschaft reduziert sein. So, jetzt komme ich einfach zum Schluss und sage nochmal was, was ich da wieder gelernt habe über die Diskussionskultur innerhalb der radikalen Linken. Also es überwiegt sehr häufig immer noch das, was ich ideologischen Krampf nennen würde. Also in der Summe, wenn man einigermaßen bei klarem Verstand ist und auf die radikale Linke insgesamt schaut, dann bietet sie ein Bild der Zersplitterung und der Zerstrittenheit. Dass jetzt jede einzelne Organisation und jede einzelne Sekte für sich meint, sie habe die Lösung in der Tasche und das teilweise seit fast 40 Jahren, ohne einen Millimeter weiterzukommen, ohne dass es sich eine Strömung auch irgendwie durchsetzen könnte, das sollte eigentlich zu denken geben. Und von daher sehe ich es heute, also das ist ein Aspekt, unter dem ich heute sehe, es kommt weniger darauf an, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, also das ist die Lösung, als vielmehr darum, dass wirklich alle Lösungsvorschläge bereit sind, sich selbst in Frage zu stellen und zur Disposition zu stellen und eine Diskussion, auch Polemik in der Sache führen. Dass, wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann sehe ich wenig Perspektive. Darüber hinaus, das ist so ein Gedanke, den ich immer wieder habe, ist es natürlich heute so, es gibt ungeheuer viele Leute, die ein Abitur haben, die studieren, die akademisch gebildet sind, denen wächst durch Computer und Internet die Möglichkeit zu der Publizierung. Das sind denkende Menschen und die lesen, können lesen und schreiben. Und von daher ist eine Meinungsvielfalt heute auf einem relativ hohen Niveau sowieso immer da. Also sich irgendwie vorzustellen, es gäbe alle müssten jetzt wie Robert Kurz denken oder wie ein Peter Decker vom Gegenstandpunkt oder wer auch immer. Das ist sowas von absurd unternehmen. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Was Gutes kann nur entstehen, wenn die Leute es lernen, sozusagen auch sich aufeinander zu beziehen und eine produktive Diskussion in Gang zu bringen. Ich danke euch.